بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك من قهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe Die Geschichten der Propheten. Wir sind beim Ders Nummer 9. Und in diesem Ders werden wir inshallah die Geschichten von Yusuf bis Yunus a.s. abhandeln. Und wir waren dort angekommen, wo die Brüder von Yusuf a.s. zu ihm kamen, um Nahrung zu holen. Die Brüder sind von Scham nach Misr gegangen, nach Ägypten, um Nahrung zu holen. Und Yusuf a.s. verlangte dann seinen Bruder Benjamin und sie nahmen ihn mit. Und danach wurde zu Benjamin der Becher geschmuggelt sozusagen. Und dann wurde er daraufhin in Misr behalten. Ja, eine versklavt sozusagen, dort gehalten. Und jetzt sind wir ein Jahr später, wo die Brüder sind nochmal hingegangen, um wieder Portionen zu holen, also wieder Kamellasten zu holen für ihre Ware. Also sie sozusagen sind hingegangen zu tauschen, damit sie Nahrung haben für das Jahr und so weiter. Allah sagt in Surah 12, Vers 86, also sinngemäß Übertragung der Übersetzung: Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie: O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergibt denjenigen, die Almosen geben. طيب. Als Yusuf a.s. seine Brüder so betteln sah, sagte er, Sura 12, Vers 89, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinen Bruder damals in eurer Torheit antatet? Und die Ayah danach, Sura 12, Vers 90, sie sagten, bist du wirklich Yusuf? Er sagte, ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer Gottes fürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutes Tunenden nicht verloren gehen. طيب. Diese Ayah, Sura 12, Vers 90, Wasbir, ist die ganze Essenz dieser Geschichte. Diese Sura wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka offenbart, im Jahr der Trauer. Das heißt, im Jahr der Trauer ist das Jahr, wo Abu Talib, sein Onkel, und Khadija bint Khuwailid radiallahu anha starben. Abu Talib war derjenige, der ihn sozusagen davor schützte, vor den Kuffar der Quraysh. Und seine Frau Khadija war jene, die, das war seine erste Frau, und es war jene, die ihn moralisch stark unterstützt hat. Als er vom Berg kam und Jibril al-Islam ihm befahl, ließ, und danach, als er nach Hause ging oder als er bedeckt war, ja, ayyuhal mudathir, oder zugedeckter, da beruhigte Khadija ihn, radiallahu anha. Sie sagte, Mohammed, du bist derjenige, der die Armen speist, den Weisen hilft und so weiter. Allah wird dir niemals Unrecht tun und so weiter. Und sie war diejenige, die ihn moralisch stark gestärkt hat. Und die beiden, Abu Talib und Khadija, sind im selben Jahr verstorben und deswegen nennt man dieses Jahr das Jahr der Trauer. Und Allah sandte diese Surah Yusuf in diesem Jahr auf ihn herab. Und diese Ayah, Surah 12, Vers 90, ist der ganze Punkt oder der ganze Kern dieser Geschichte. Wasbir, hab Geduld sozusagen, sei standhaft. Ja, ne, warum hat Allah SWT uns diese Geschichten gegeben? Die Qasas al-Anbiya, also die Geschichten von den Propheten, damit wir sie als, das hatte ich im ersten Vortrag erwähnt, dass wir sie als Vorbilder nehmen, dass wir aus den Geschichten lernen und so weiter. Und diese Geschichten vom Propheten waren von Mohammed sallallahu alaihi wasallam auch eine Festigung. Ja, er sieht dann, dass Nuh alaihi wasallam zum Beispiel darum mit seinem Volk machte und auf viel Widerstand gestoßen ist. Oder er sieht die Standhaftigkeit von Yusuf alaihi wasallam und hat darin sozusagen auch ein Beispiel. Taib, Surah 12, Vers 91 bis 94. Sie sagten: Bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Er sagte: Keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste, der Barmherzige. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fath al-Mekka, bei diesem Ereignis, Janne, wo er Mekka befreit hat und befreit Janne vom Kufr und vom Schirk, da las er diese Aya. Da las er diese Aya. Taib. Und er sagt weiter: Geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters. So wird er sein Augenlicht wieder erlangen und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater: Wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr, wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Ja, Scham und Ägypten sind hunderte von Kilometern entfernt. Hunderte von Kilometern entfernt. Und die Karawane ist nur aufgebrochen. Und da roch schon Jakob al-Islam den Duft von Yusuf al-Islam. Surah 12, Vers 95. Sie sagten: Bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Ja, die sagen, du bist senil geworden. Senil, ja, eine altersschwach geworden. Und das zu ihrem Vater zu sagen, ist ein großer Fehler, wie einer der Mufassirin sagte. Erstens ist es der Vater von ihnen, also rein vom Edeb her, sollte man sowas nicht sagen. Und zweitens, der Vater ist ein Prophet von denen, ein Prophet. Deswegen. Surah 12, Vers 96. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht und da hat er sein Augenlicht wieder erlangt. Er sagte: Habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Sie realisiert ihren Fehler. Und Surah 12, Vers 97 bis 100. Sie sagten: O unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewiss Verfehlungen begangen. Er sagte: Ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten. Er ist ja der Allvergebene und Barmherzige. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte: Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Und er hob seine Eltern auf den Thron empor. Und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte: O mein Vater, o mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichtes von zuvor. Taib, in diesem Punkt möchte ich auch gerne eine Schubha ansprechen, was die Leute, die Murji'ah benutzen. Vor allem, was sie als Beweis benutzen, ist der Hadith in Sunan ibn Majah über Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, als er von Scham, glaube ich, oder von Jemen, ich weiß nicht genau, kam und er sah, wie diese Priester und Mönche vor ihren Gelehrten Sujud machten. Dann ging er zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und machte Sujud vor ihm. Und da sagen die Murji'a, der Rasulullah hat kein Takfir auf ihn gemacht, weil er unwissend war. Aber wir müssen eine Sache wissen, zum Beispiel, das ist meine Empfehlung an euch alle: Lasst euch keinen Hadith geben ohne einen Scharh. Lasst euch keinen Hadith geben ohne eine dazu gehörige Erklärung von einem Gelehrten der Ahlus Sunnah. In Hadith, wie zum Beispiel Ibn Hajar al-Asqalani oder Ibn Taymiyyah oder Ibn Qayyim, rahimahumullah. Auf jeden Fall Was die Muhaddithun über diesen Hadith sagen, sie sagen, es gab zwei Sujud. Also in unserer Scharia, in der heutigen Scharia, in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt es nur einen Sujud. Und dieser Sujud ist der Sujud der Ibadah. Taib. Und das hat sie auch bei einem Vortrag, ich weiß nicht genau welchen, ich glaube Arten des Schirks oder so, hat sie das besprochen. Eine Ibadah, die nur als Ibadah gewertet werden kann, die für einen anderen Ilah als Allah subhanahu wa ta'ala gemacht wird, ist Schirk. Taib. Aber in den vorherigen Schariat gab es zwei Arten der Niederwerfung. Die eine Art der Niederwerfung ist die aus Respekt und die andere ist die aus der Anbetung. Taib. Zum Beispiel, Yusuf A.S. sagte, Inni ra'aytu ahadan kawkaba wa shamsa wa al-qamar li sajidin. Also ich glaube, die Aya war so, ich bin da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, er sagt, ich sah, wie Mond, Sonne und 11 Sterne sich vor mir niederwarfen. Und danach hier in der Aya, die ich gerade zitiert habe, Surah 12, Vers 100, sieht man, dass sie Sujud vor Yusuf a.s. gemacht haben. Das heißt, Menschen haben Sujud vor einem anderen Menschen gemacht. Taib. Oder auch, wir sehen auch den Sujud der Malaika, die Sujud vor Adam a.s. gemacht haben. Okay? Bei dem einen ist es eine einfache Erklärung, es war ein Befehl von Allah. Das zweite hier, was sagen wir hier? Es gab zwei Sujud, einer aus Respekt und die andere aus Ibadah. Und als Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu Sujud vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, da gab es noch diese zwei Arten des Sujud. Und diese zwei Arten, und die eine Art des Sujud, das Sujud aus Respekt, wurde erst bei diesem Hadith aufgehoben, wie die Muhaddithun sagen. Also als Mu'adh ibn Jabal den Sujud gemacht hat, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mach das nicht. Wenn ich es befohlen hätte oder erlaubt hätte, Sujud vor etwas anderem wie Allah, dann hätte ich es der Frau befohlen, die Sujud vor ihrem Ehemann macht. Und da sagen die Muhaddithun, wie man lesen kann von der Qurtubi, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, dass diese Art des Sujud mit diesem Hadith aufgehoben wurde. Das heißt, wo Mu'adh ibn Jabal das getan hat, da gab es noch diese zwei Arten von Sujud. Wir lesen weiter. Surah 12, Vers 100 nochmal. Und er hob seine Eltern auf den Thron empor und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte, O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte. Nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zur Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Surah 12, Vers 101. Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. Ja, der Hadith, Träume und so weiter. O du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und Jenseits. Berufe mich als dir ergeben ab und nimm mich unter den Rechtschaffenen auf. Und hier sieht man, subhanallah, er war am Gipfel der Dunya sozusagen. Aber er war ja er hatte ja eine hohe Position in dem Land. Und trotzdem sagt er, also lass mich als Muslim sterben und lass mich als Rechtschaffener sterben. Obwohl er so eine hohe Position in der Dunya hatte, hatte er trotzdem die Akhira als Sorge. Seine Sorge war dennoch die Akhira. Und das zu behalten in einer hohen Position, wenn man in der Dunya eine hohe Position hat, ist schwierig, weil die Dunya einen sehr verleitet. Taib. Surah 12, Vers 102 bis 103, und danach sind wir fertig mit der Geschichte von Yunus a.s. Yusuf a.s. Sagt, dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, dass wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr danach trachtest, nicht gläubig sein. Wir beenden mit Yusuf a.s. und fangen jetzt an mit Ayyub a.s. Ayyub a.s. ist ein Prophet, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Dawa nicht erwähnt. Normalerweise, wenn wir über Nuh a.s. reden, dann sehen wir, dass er morgens Dawa machte, abends, er machte öffentlich, er machte Privatdawa. Wir sehen bei Yusuf a.s. gesehen, dass er bei seinen Gefängnisgefährten Dawa machte. Bei Salih a.s. haben wir es gesehen, bei Hud a.s. haben wir das gesehen. Aber Ayyub a.s. sehen wir das nicht. Wir sehen nicht seine Dawa. Natürlich hat er Dawa gemacht, aber wir sehen diese nicht. Und Allah erwähnt seine Dawa nicht, sondern sein Sabr. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sein Sabr. Und er erwähnt seine Geschichte sogar zweimal im Koran. Surah 38, Vers 41. Und gedenke unseres Dieners Ayyub, als er zu seinem Herrn rief: Mich hat der Satan mit Mühsal und Pein heimgesucht. Und Surah 21, Vers 83. Und auch Ayyub, als er zu seinem Herrn rief: Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, dass Ayyub viel Besitz, viele Kinder und eine starke Gesundheit hatte. Und er verlor dann all diese Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala prüft ihn und er nahm ihm all diese Dinge und nicht nacheinander, sondern alle plötzlich. Denn alle plötzlich hat Allah weggenommen. Und sein Gesundheitszustand war schlecht. Und die Leute sahen ihn als Tasha'um. Die Leute sahen ihn als Tasha'um an, ja, als ein schlechtes Omen sozusagen. Und so, dass gesagt wird, dass er aus dem Volk verbannt wurde und in eine Höhle gebracht wurde. Und wir haben bereits erwähnt, wie schlimm die Einzelhaft im Gefängnis ist, weil es dich von der Umwelt abschneidet. Und der Mensch ist nicht ein Wesen, das ein einsames Leben führt normalerweise, weil das schadet seiner Psyche stark. Und sie haben sogar gesagt, so, wenn es ein Prophet ist, wie kann er dann so von solchen Krankheiten betroffen sein, von so Hautkrankheiten und so weiter. Und er hatte kein Einkommen, sodass seine Frau arbeiten gegangen ist. Aber die Leute wollten nicht mit ihr handeln, aus Angst, dass die Krankheit sie auch treffe. Und Surah 21, Vers 84, da erhöhten wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg und gaben ihm seine Angehörigen und noch einmal die gleiche Anzahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns, als Ermahnung für diejenigen, die uns dienen. Ayyub a.s. ist eine Motivation für Thabat. Jene eine Motivation für die Standhaftigkeit. Für die Gläubigen in Bezug in der Anbetung standhaft zu bleiben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Ayah sagte. Und Rasulullah sallallahu alaihi sagte, dass die Anbiya am härtesten geprüft werden. Und dann diejenigen, die Allah umso näher stehen. Ja, umso mehr, umso stärker der Iman einer Person, umso stärker wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn prüfen, um ihn dadurch in Jannah eine höhere Stufe zu geben. Deswegen wisse, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich hart prüft, auf dein Iman und so weiter, dann wisse, dass du eine hohe Stellung sozusagen hast und Allah weiß es am besten. Und in diesen Momenten gilt es, Geduld auszuüben. Und andere Ayah, Surah 38, Vers 42 bis 43, tritt kräftig mit deinen Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Anzahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Seine Familie wurde ersetzt und er bekam sogar das Doppelte dazu. Was ist mit seinem Besitz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und dieser Hadith ist in Bukhari, als Ayyub badete, fielen goldene Grashüpfe auf ihn und Ayyub sammelte sie ein sozusagen. Also sein Besitz wurde ihm auch sozusagen gegeben. Tayyip, was wir auch bei Ayub Aleyhisselam bemerken können, als er Dua machte, in Surah 21, Vers 83, mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Er hat nicht gesagt, ja Allah, nimm mir meine Krankheit. Und er hat diese Krankheit auch nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückgeführt. Aus seinem Adab gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ja eine sehr bemerkenswert. Und na'am. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm dann durch diesen Brunnen oder Fluss, wo er mit seinem Fuß drauf, also wie in der Ayah Surah 38, Vers 42, tritt kräftig mit dem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Und dann wurde auch sein Körper geheilt, sodass auch mal gesagt wurde, dass er so wieder jung wurde und seine Frau. Also nur er ist geblieben und seine Frauen. Und eine Frau, ich weiß nicht, wie, also, und seine Frau ist geblieben. Und so dass gesagt wurde, als er dann aufgetreten ist auf den Boden und das Wasser und er darin badete, ist er wieder jung und gesund geworden. Und seine Frau hat das, als sie wieder in die Höhle gekommen ist, hat sie gefragt, wo ist der alte Mann? Oder wo ist dieser kranke Mann? Und danach sagt er, er ist Ayub. Ja, ne? Und danach badete sie auch und sie wurde auch wieder jung und sie bekam das Doppelte an Kindern und sein Besitz wurde ihm gegeben. Und wir beenden mal Ayub a.s. und gehen jetzt zu Yunus a.s. Yunus a.s. wird auch Dhunnun genannt. Dhunnun. Oder Sahib al-Hud. Das heißt, yani, Dhunnun, yani, der Besitzer des Fisches, yani, der Fischbesitzer. Yunus a.s. wurde zu einem Volk in Irak geschickt, um Dawa zu machen. Und sein Volk behandelte ihn sehr hart. So wie wir mit den meisten Duat von heute auch sehen, dass sie meistens die Haq sprechen, dass sie meistens auf sehr starke Ablehnung von den Kuffar, Mushrikin oder Adarullah, beziehungsweise von den Feinden Allahs treffen. Taib, in Surah 37, Vers 139. Auch Yunus gehörte wahrlich zu den Gesandten. Sie lehnten, also sein Volk lehnte seine Dawa ab und er wollte daraufhin woanders Dawa machen. Surah 21, Vers 87. Und auch den Mann mit dem Fisch. Ein Mann mit dem Fisch, wer ist das? Yunus, als er erzürnt wegging. Ja, er wollte weit weg von seinem Volk und ist daher auf See gegangen. Und dann kam Wind und die Wellen sind gestiegen und gestiegen. Und danach warfen die Leute ihr Gepäck vom Bord. Das reichte aber nicht und dann mussten sie einen Passagier vom Bord werfen. Also haben sie Lose gezogen. Surah 37, Vers 141. Er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen. Also Yunus a.s. Verlor das sozusagen. Und sie wollten ihn aber nicht werfen. Also sie wollten ihn nicht vom Schiff werfen und wiederholten es dreimal. Weil sie gesehen haben, dass er rechtschaffen war und sie wollten deswegen ihn nicht rausschmeißen. Und Yunus sah, dass dies kein Zufall war und dann sprang er ins Meer. Allah subhanahu wa ta'ala befahl einen seiner Geschöpfe, ihn zu schlucken. Das war ein Wal oder ein Riesenfisch. Manche Mufassirin sagten, Yunus a.s. war ohnmächtig und dann wachte er im Magen von Hud auf. Also Hud, dieser Fisch. Und dann dachte Yunus a.s. erstmal, er wäre im Grab. Und da hat er so an seinen Körper getastet und da hat er gemerkt, dass er noch lebendig war. Und ja, man muss auch verstehen, dass im Fischmagen ist kein 5-Sterne-Luxushotel. Ja, er hat dann um sich gegriffen und so weiter. Und dann merkst du ja, dass es so glibberig ist, so schleimig ist und so weiter. Und Der Fisch eines Manns ist dazu da, um zu verdauen. Und Fische haben eine der stärksten Mägen. Eine der stärksten Mägen haben die Fische, Jane. Und die Fische, die kauen nicht mal einmal ihr Essen. Die schlucken es einfach runter und die Magensäure sozusagen, oder falls sie ja überhaupt eine Säure haben oder andere Substanzen in ihrem Magen, die das Essen zersetzen, erledigen diese Aufgabe, Jane. Und Yunus Al-Islam war in diesem Fisch und sein Fleisch und Haut begann zu verfallen. Und er machte Sujud. Surat 2, Vers 187. Dann rief er in den Finsternissen: Es gibt keinen Gott außer dir, Preis sei dir, gewiss ich gehöre zu den Ungerechten. Er war ja in drei Finsternissen. Erste Finsternis war der Magen des Fisches. Zweite Finsternis war die Finsternis des Meeres oder des Sees. Und die dritte Finsternis war die Finsternis der Nacht. Also es war sehr finster. Rasulullah sagte, die Engel erkennen die Halakat, also Halaka sind so Sitzungen des Wickers wie Sterne. Und gehen dann hin und machen Dua für diese Leute. Und sie erkannten Yunus a.s. an seinem Wicker und machten Dua zu Allah. Und na, Allah subhanahu wa ta'ala rettete Yunus a.s. wegen seinem Tasbih. Surah 37, Vers 143 bis 144. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt, bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Rasulullah sagte: Gedenke Allah in leichten Zeiten, dann wird Allah an dich denken oder dich deiner gedenken, wenn du in schweren Zeiten bist. Taib. Surah 21, Vers 88. Da erhöhten wir ihn und er retteten ihn aus dem Kummer. Ein Mann fragte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, gilt diese Dua nur für Yunus a.s. oder für jeden? Und dann sagte Rasulullah: Doch, hast du nicht die Aussage Allahs gehört? Also es gilt für jeden. Surah 21, Vers 88. So retten wir die Gläubigen. Also diese Dua: La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Diese Dua von Yunus a.s. Und der Mann fragt ihn: Gilt diese Dua nur für ihn? Also Rasulullah: Nein, sagte nein. Die Dua gilt für jeden Muslim sozusagen. Und daher, diese Dua ist sehr stark. Na. Allah subhanahu wa ta'ala rettete ihn aufs Land, aber Yunus a.s. hatte keine Haut, weil dieser Fischmann hat ja seine Haut und sein Fleisch zersetzt sozusagen. Und er hatte ja keine Haut, was ihn vor Sonne oder Wind schützen könnte. Surah 37, Vers 145 bis 146, da warfen wir ihn auf das kahle Land und dabei war er krank und wir ließen eine Kürbisstaude über ihn wachsen. Er musste seine Dauerarbeit dennoch erfüllen, also sandte Allah ihn zurück zu seinem Volk. Aber noch zu seiner, also Allah subhanahu wa ta'ala ließ eine Kürbisstaude über ihn wachsen, das ihn vor Sonnenlicht und vor Wind schützt, bis seine Haut sich regeneriert oder wiederherstellt, ja, ne? Und er musste dennoch Dauer machen. Und Surah 37, Vers 146 bis 147. Und wir sandten ihn zu 100.000 oder sogar noch mehr. Da glaubten sie und so gewährten wir ihnen Nießbrauch auf Zeit. Die Leute von Yunus a.s. waren eine Ausnahme. Wie Allah sagt in Surah 10, Vers 98: Wenn doch irgendeine Stadt geglaubt hätte, so dass ihr Glaube ihr genützt hätte, keine tat es außer dem Volk des Yunus. Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf und gewährten ihnen Nießbrauch auf Zeit. Also Yunus a.s., sein Volk war das einzige Volk, was komplett Iman gemacht hat. Allah sagt, und wir sandten ihm zu 100.000. Und diese 100.000 haben, jeder von ihnen hat Iman gemacht. Und manche Mufassirin sagen auch über die Ayah Surah 10, Vers 98, die ich erwähnt hatte, Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben auf, von ihnen auf. Man hat sagen, sie haben die Strafe schon am Horizont sozusagen gesehen. Und danach hat Allah SWT diese Strafe von ihnen aufgehoben. Ja, eine Ausnahme war dieses Volk. Taib. Rasulullah SAW, also Muhammad SAW, wurde die Geschichte von Yunus a.s. offenbart in der mekkanischen Periode, also in der Zeit von Mekka. Und man muss diese, weil die Sira von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir Leben gibt und Zeit, werde ich diese Sira von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch mal bearbeiten. Auf jeden Fall, die Sira von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist in zwei Teile geteilt. Die eine ist die mekkanische Periode und die andere ist die medinensische. Und man beobachtet in die mekkanische Periode, die 13 Jahre lang ging, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit, yani, da wurden viele Ayat über Iman, über Tawhid, yani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dort über Tawhid gepredigt, viele und das und das und das und über die Akhira viel. Und in Medina kamen dann die meisten Ahkam, zum Beispiel wie viel kriegt die Frau als Erbanteil oder wenn man im Ihram ein Jagdwild tötet, was ist die Kefara dafür und so weiter und so weiter. Die meisten Ahkam wurden in Medina offenbart. Taib. Und die Muslime in Mekka hatten eine Zeit, wo sie sehr geduldig sein mussten und eine Zeit der Folterung und so weiter. Und daher diese Sura, beziehungsweise diese Geschichte meine ich, die Geschichte von Yunus a.s. wurde in der mekkanischen Periode offenbart, weil Rasulullah a.s. auf Ablehnung seitens seines Volkes getroffen ist. Sura 68, Vers 48 bis 49, so sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und sei nicht wie der Gefährte des großen Fisches, als er voller Gram zu Allah rief, wenn ihm nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht hätte, wäre er wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe zugezogen. Taib, beim nächsten Mal fangen wir an, inshallah, mit der Geschichte von Musa a.s. Und wir beenden hier. Allah weiß es am besten. Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين